unermesslich groß in seiner Gnade. Uns in wahrer Welten Herrscher, aus dem Schlamm der Sünde und des Bösen reiß mich raus mit deiner starken Hand, dass auf ewig ich mit dir verbunden, diesem göttlich Stop.